Erster an diesem Tag wird Jahwe mit seinem starken Schwert die Schlangen Leviathan bestrafen. Er wird auch den Drachen im Meer töten. Zweiter an diesem Tag singt man über einen schönen Weinberg. Dritter Jahwe sagt, ich bin der Beschützer des Weinbergs. Ich gieße ihn immer mit Wasser. Ich beschütze ihn Tag und Nacht, damit niemand ihm schadet. Vierter Jahwe sagt, ich bin nicht mehr zornig. Wenn ich Dornen oder Gestrüpp finde, werde ich sie bekämpfen. Ich werde alles verbrennen. Fünfter aber die Menschen können zu mir kommen und Schutz suchen. Sie sollen Frieden mit mir schließen. Sechster in Zukunft wird Jakob stark werden. Israel wird wachsen und blühen. Sie werden die ganze Welt mit ihren Früchten füllen. Siebter hat Gott sein Volk so gequält wie die, die es quälten? Hat man es getötet wie die, die es töteten? Achter nein, Gott hat sein Volk vertrieben. Er hat sie bestraft. Ein starker Ostwind hat sie weggebracht. Neunter so werden Jakobs Sünden vergeben. Das ist das Ergebnis seiner Reinigung. Er wird alle Altarsteine wie zerbrochene Kalksteine machen. Die Ascheren und Sonnensäulen werden nicht mehr stehen. Zehnter die starke Stadt ist leer und einsam. Sie ist verlassen wie eine Wüste. Kälber weiden dort und fressen die Büsche. Elfter wenn die Zweige trocken werden, bricht man sie ab. Frauen kommen und zünden sie an. Denn dieses Volk versteht nichts. Darum hat sein Schöpfer kein Mitleid mit ihm. Er wird ihm nicht vergeben. Zwölfter an diesem Tag wird Jahwe Körner sammeln. Er sammelt sie vom Fluss Euphrat bis zum Bach Ägyptens. Aber ihr, Söhne Israels, werdet einzeln gesammelt. Dreizehnter an diesem Tag wird man eine große Posaune blasen. Alle, die in Assyrien waren, werden heimkommen. Auch die, die nach Ägypten vertrieben wurden, kommen zurück. Sie werden Jahwe auf dem heiligen Berg in Jerusalem anbeten.